Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfon, Ausgabe Nummer 63 am 2. Januar 2014. Ich bin Pascal Koschilkin. Ich wünsche allen ein schönes neues Jahr. Und das schöne neue Jahr starten wir mit Lars. Hallo. Lars, grüße dich. Hi. Ja, das neue Jahr lassen wir mal beginnen mit unserem Nerdfon-Podcast und wir machen keinen Jahresrückblick und wir machen keine Vorschau, keine Glaskugelraten. Das wäre nicht dem angemessen hier. Wir sind ja der Podcast der Halbwahrheiten und wir sind ja der Podcast der Halbprofessionellen hier. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir dem gerecht werden und wir versuchen, ein bisschen Halbwissen unter das Volk zu streuen hier. Nein, das ist ein Scherz. Deswegen habe ich Lars heute dabei. Heute mal ein bisschen was Interessantes wieder mit dem Lars. Womit willst du anfangen? Oh, wir haben so viele Themen, Lars. Das ist unglaublich. Wir haben gerade mal durch. Also die Wand habe ich vollgeschrieben mit Themen. Die kriegen wir in 3 Minuten durch, ne? Mindestens. Die Überschriften durchlesen. Oh mein Gott, wir haben alles voll hier. Lass uns doch mit dem Spannendsten anfangen. Nein, mit dem Spannendsten von unten eigentlich. Snapchat. Ja. Snapchat, um zu snappen. Snapchat, was ist Snapchat? Was ist das eigentlich? Ich habe das mal installiert, Snapchat, bei mir. Was mache ich damit genau, außer jetzt irgendjemanden Bilder von meinem nackten Finger zu senden, die er für 3 Sekunden bei sich anzeigen lassen kann? Also, sorry, was mache ich mit dem Ding noch? Du kannst Videos von deinem nackten Finger aufnehmen und auch nach wenigen Sekunden sieht es dann so aus, als wenn das Video gelöscht wäre. Und das ist auch der Grund, warum dieses soziale Netzwerk bei Jugendlichen sehr beliebt ist. Das wird tatsächlich viel zum Austausch von Bildern und Videos benutzt. Und die hatten ja schon einen Kauf, aber so ein Übernahmeangebot für Facebook wollte 3 und Google wollte sogar 4 Milliarden Dollar bezahlen dafür. Was macht Snapchat genau? Oder was mache ich damit? Oder wer nutzt Snapchat? Das heißt, Snapchat nutze ich ja nur, wenn ich jetzt nicht will, dass ich jemanden von meinen Kumpels ein Bild schicke per iMessage oder per WhatsApp, der hat das Bild ja dann bei sich für dauerhaft gespeichert und kann es immer wieder weiterversenden, kann das anderen zeigen. Hier, guck mal, wie doof, der Pascal hat hier letztens mit dem nackten Finger an mir fotografiert und mir weitergeschickt. Wer das nicht möchte, wenn ich also noch gedacht Herr meiner Bilder sein möchte, dann nutze ich sicher Snapchat. Das heißt, ich kann einstellen, das Bild, was ich jetzt dir schicke, dass es bei dir zum Beispiel 3 Sekunden angezeigt wird und danach ist es weg, ne? Ja, es ist ja nicht wirklich weg. Aber also, so ist gedacht eigentlich. Ja, ne? Ja. Also die User kommen ohne ein bisschen technisches Wissen so leicht nicht dran. Es ist immer noch da. Es soll weg sein, sagen wir mal so. Also so ist der Gedanke, weswegen man das eigentlich auf den Markt geworfen hat und welchen Benefit das er eigentlich haben sollte, ne, das Programm. Ja. Und jetzt kommt der Nerd Lars und sagt, ja, das ist aber gar nicht so, ne? Ich bin kein Nerd. Das wärst du ja nicht hier. Ja, aber das behaupten sie alle, dass sie kein Nerd wären. Genau, wir sind alle kein Nerd. Deswegen sind wir alle beim Nerdfon, genau. Was ist denn da jetzt, was läuft denn da jetzt schon wieder falsch bei denen? Ja, es gibt eine australische Vereinigung von Sicherheitsberatern. Das sind wahrscheinlich Informatikstudenten, die nennen sich Gibson Security und die haben festgestellt, dass man nur 10 Zeilen Code von Snapchat ändern müsste, um das Tool wieder sicher zu gestalten. Die haben den Betreibern die Sicherheitslücke schon vor einigen Monaten mitgeteilt. Okay. Und zwar haben die Testläufe durchgeführt und konnten innerhalb von 7 Minuten 10.000 Telefonnummern aus der Datenbank zusammentragen und du kannst die dann auch zuordnen zu den Vor- und Nachnamen. Aus der Datenbank bei Snapchat, das heißt nicht lokal auf dem Gerät, sondern aus der Datenbank von Snapchat. Genau, also die Datenbank der Nutzer von Snapchat. So. Okay. Ja. Wow. Und das hat wohl jemand sehr wörtlich genommen und hat kürzlich 4,6 Millionen Nutzerdaten also 4,6 Millionen Snapchat-Anwendern veröffentlicht. Und das waren aber nicht die aus Australien, die Lücke gefunden haben, oder? Davon gehe ich aus, dass sie das nicht waren, nein. Okay. Das glaube ich eigentlich nicht, nein. Ah, okay. Und Snapchat ist halt informiert worden, man hat die Firma angeschrieben und sie haben darauf nicht reagiert. Sie sind auch nochmal kontaktiert worden mit Lösungshinweisen, wie man den Fehler beheben könnte. Auch darauf erfolgte keine Reaktion. Ja, und jetzt ist es zu spät. Dann kann man nur sagen, selbst schuld. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ne? Wenn man schon so nett ist und denen darauf hinweist, wir haben bei dir Fehler gefunden, ja, dann hat er halt Pech gehabt, ne? Moment, ich sehe gerade, das ist veröffentlicht worden auf snapchatdb.info und das ist auf gibsonsecurity.org. Nachdem die Aufnahme nochmal starten, ich muss die Aufnahme gerade nochmal starten, vielen Dank an Unity Media, ich bedanke mich vielmals für die Kurzunterbrechung. Liebe Zuhörer. Also du bist sicher, dass das bei dir war, ja? Ja, das war, ich war gerade weg, du hast gerade fröhlich weitergesprochen, ich war ganz kurz weg. So, ich bleib mal ganz ruhig. 21, 22, 23. Jawohl, wir waren dabei geblieben bei die snapchat.db.info-Seite, hast du gesagt, ne? Ja. Da ist, Mensch, jetzt kann ich auch da mal wieder draufgehen. Ich bin wieder online. Mhm. Ich krieg die Krise mit denen. Ne? Snapchat.db.info, die kann ich gerade nicht aufrufen. Nein, die URL heißt lookup.gibsonsec.org. Ach so, alles klar, okay. Ich dachte gerade, die Snapchat.tv-Info, okay. Und da haben die jetzt veröffentlicht, den fehlerhaften Programmcode veröffentlicht? Nein. Warte, jetzt. Ich habe den Artikel heute bei Golem nicht veröffentlicht, das war mein Kollege. Ich weiß es auch nicht. Also Gibson Security hat Ende August 2013 mehrere E-Mails an die Betreiber geschickt, um denen mitzuteilen, dass es diese Lücke gibt. Dann ist kurz vor Weihnachten der Quellcode dieser Sicherheitslücke veröffentlicht worden. So, und jetzt... Genau, auf der Webseite snapchat.db.info wurden 4,6 Millionen Snapchat-Datensätze mit Nutzernamen und Telefonnummern veröffentlicht. Aber die letzten zwei Ziffern der Telefonnummern wurden unkenntlich gemacht. Okay, jetzt wird wieder, jetzt ist wieder okay. Also die wollten einfach nur beweisen, dass es geht. Ah, okay. Ja, ich sehe es gerade, es gibt hier, ich bin glaube auf der Seite lookup.gibsonsec.org, da kann man nachschauen, ob sein eigener Account geleakt worden ist. Und, bist du drin? Wenn ich meinen Accountnamen wüsste, ich habe es nur einmal kurz eigentlich mal getestet. Ich habe meine üblichen Accountnamen mal reingegeben, hat aber nicht funktioniert. Entweder bin ich nicht geleakt worden oder ich habe wirklich den falschen Accountnamen. Die gibt es vielleicht nicht mehr. Moment mal, wen habe ich denn da genommen? Nee. Nackterfinger@pascal. Genau, der. Nackterfinger. 12 nee. Nackte Daumen? Nein. Genau, nee, auch 10 Daumen nicht drin. Nee, okay, nicht geleakt. Okay. Okay, also die haben es nicht selber geleakt, die Passwörter, sagen die. Die haben es nicht selber geleakt, das waren andere dann anscheinend, die dann das nach draußen gegeben haben. Aber schon heftig, also... Hast du das mit diesen Büchern mitbekommen? Das war irgendwie kurz vor... Bei Weihnachten oder am Weihnachten rum die ganzen Passwörter von LinkedIn, die sie dann in Form von gedruckten Büchern veröffentlicht haben. Nein, komm, wo war das denn? Das fand ich auch sehr witzig. Das habe ich bei Boing Boing gelesen. Ich suche dir nachher mal den Link raus. Das war extrem nerdig, aber da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat wirklich alle Usernamen und Passwörter, da gab es doch letztens den riesen Datenbank. Ja, ja, genau. Letztes das hat Jahr jemand war wirklich das, genau. In Buchform gemacht. Schlag mich nicht, aber es waren, glaube ich, 8 Bücher nur mit Passwörtern und Usernamen. Zum Glück habe ich meinen Account eine Woche davor geclosed bei denen, weil ich den nicht brauchte. Ja. Okay. Mist, wieder nicht in dem Buch erwähnt. Okay. Oh meine Güte. Also, Snapchat, nochmal darauf zurückzukommen, da sind die Benutzernamen und Passwörter also geleakt. Und was war das jetzt mit der Geschichte, wo du sagtest, ja, man kann aber noch die Bilder trotzdem noch sehen oder finden, auch wenn man die nur 3 Sekunden angezeigt bekommt auf seinem Gerät? Also es sind wohl 10 Sekunden, die den Nutzern maximal angezeigt werden. Und die Bilder werden zwar, also du brauchst schon forensische Tools, um das auszulesen, aber du kommst an die Bilder immer noch dran. Okay. Ja. Also ich bin jetzt nicht der super Snapchat-Experte, wie vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen hat, aber die Bilder sehen nur so aus, als wenn sie gelöscht wären. Das habe ich jetzt schon an mehreren Orten gelesen. Okay, das heißt, die werden einfach nur in der App selber nur ein paar Sekunden jetzt angezeigt, werden nicht gelöscht, ja, und die bleiben weiterhin drin, ne? In der, genau. App. Ja, okay. Genau. Dann ist natürlich die Kleinigkeit. Ich kenne also ein paar Forensiker, die so vielleicht machen könnten. Ich schau mir das mal an. Mhm. Da gibt es doch bestimmt ein paar Datenbanken, wo die Bilder weiter drin bleiben. Aber naja, solange die User ja an sich so nicht direkt hinkommen, ist das ja gar nicht so schlimm. Das heißt, Hauptsache es können nicht hier die Kids vom Schulhof die Bilder, die damit dann veröffentlicht werden, nicht noch weiter verteilen, weil das können die ja nicht, weil die kommen nicht so leicht an die Bilder dran. Ne? Genau. Genau. Okay. Genau. Ja, also ist doch der größte Hack eigentlich, dass man dann, dass die Passwort und die Benutzernamen geleakt sind. Ja. 4,6 Millionen Snapchat-User. Sind das alle? Okay. Tja. Naja, okay. Ich meine, ist ja auch ein super Trick, ne? So eine Seite zu veröffentlichen, wo man sagt, ja, die Snapchat-Datenbank ist gehackt worden, gib mal deinen Usernamen ein und wir sagen dir, ob wir dein Passwort haben, ja oder nicht. Schelm, wer Böses dabei denkt. Jetzt, ne? Wie leicht kommt man denn sonst an Usernamen ran? Gut, mit der Brutforcer, aber leichter kommt man doch nicht an Usernamen dran. Ne? Nur mal so. Verdammt, ich habe meine auch eine gegeben vielleicht. Naja, Pech gehabt. Also laut Wikipedia, das Ding ist gar nicht klein, haben die letztes Jahr, also 2013, an guten Tagen pro Tag 350 Millionen Nachrichten verschickt. Das ist doch was. Das ist doch schon was. Okay. Also ich weiß nicht, ob es so viele wichtige Nachrichten oder Bilder oder Videos gibt, die man da verschicken kann, aber anscheinend viele nackte Finger, ja. Das wird sehr, sehr, sehr intensiv in Anspruch genommen. Und das ist auch der Grund, warum Snapchat als Investition für Google oder Facebook so interessant gewesen wäre. Facebook leidet ja sehr darunter. Die haben ja mittlerweile ein gealtertes Publikum. Und die älteren Semester, so wie du und ich, nutzen nach wie vor Facebook. Ja. Aber bei vielen heutigen Teens, 14, 15, 16-Jährigen oder vielleicht sogar darunter, für viele ist Facebook mittlerweile uncool. Und um diese Coolness wieder anzukaufen oder mit zu integrieren bei Facebook, wollten das halt ganz gerne kaufen. Und die Geschäftsleitung hat, es ist reine Spekulation, die haben halt gesagt, naja, der Wert könnte ja in 2014 noch was steigern und dann können wir vielleicht, weiß ich nicht, 4,5 Milliarden verlangen oder noch mehr. Okay. Also ist eine interessante Plattform, also Snapchat. Okay. Ja, zumindest so von außen betrachtet. Von außen, ja, richtig, ja. Von außen. Okay. Interessant, Snapchat. Okay. Was haben wir noch für Themen? Die ja, so machen wir mal mit Thema Jailbreak weiter. Wo wir gerade bei zerbrochenen Telefonen sind, wie die genau. Snapchat drauf haben. Jailbreak, iOS-Jailbreaken, iPhone-Jailbreaken ist out, ne? Sowas ist out, das macht man nicht mehr. Da kommen eh nur komische japanische Shops drauf, hier, also dieses Tiki oder sowas. Man kann andere kriegen. Nicht mehr. Ne? Die haben nicht das mehr, ja, ist rausgekommen, ja. Richtig. Ja, klar, natürlich nehmen sie sowas raus, weil wir wollen ja keine, ne? Wir wissen ja, keine komische Software hier vertreiben, sagen die. Nein, ich sagte nicht so. Es ist zu seltsam. Es ist zu seltsam. Aber Lumia Jailbreaken. Sag mal, du bist doch IT-Forensiker. Gab es eigentlich jemals einen Jailbreak für ein Smartphone, wo Windows Phone 8 drauf ist? Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe davon nichts mitbekommen. Wir haben im Bereich der Forensik, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lesen, öfters mal eine Herausforderung, an mehr Daten an ein Windows 8 heranzukommen. Und man kommt nicht an viele Daten in dem System dran. Das haben die ziemlich gut abgeschottet. Mhm. Man kommt nur an einen gewissen Satz an Daten heran. Und ein Jailbreak selber habe ich noch keinen gefunden und keinen gesehen, der genau das verändert. Weil das wäre nämlich interessant für die Forensik, um da an mehr Daten heranzukommen, wie jetzt nur an die man herankommt. Ich will jetzt nicht explizit sagen, welche es sind, aber das sind... Es sind gerade nicht viele Daten, die man auslesen kann, also von extern. Also das heißt, Telefon anschließen und dann Daten auslesen, das ist gerade beim Windows 8 nicht besonders viel, was man da machen kann. Und wenn das jetzt ein Jailbreak wäre, so wie es beim iPhone, also beim iOS-Device stattfindet, ja, das wäre natürlich göttlich. Dann könnte man natürlich weitaus mehr auslesen, weil, ja gut, ein Jailbreak ist ja vom Namen her, was macht Jailbreak, ne? Er öffnet das Gefängnis. Das heißt, es macht alles frei für den User, der weiß, was er tut, auch für den, der nicht weiß, was er tut, aber generell, ja, zerschießt so ein Jailbreak hier alle Sicherheitseinstellungen, damit ich mit dem Gerät machen kann, was ich will. Ja. Oder auch nicht will. Oder auch nicht weiß, was das Gerät macht, mal dahingestellt. Also, toll wäre das schon für mich, ein Jailbreak für ein Windows 8, um mehr Daten auszulesen, um an mehr Daten heranzukommen. Das wäre schon interessant. Deswegen war ich auch so überrascht, wie ich das bei dir gelesen habe und habe mir auch dieses Video mal angeschaut, dieses Video auf YouTube, wo die... Genau, die hier. Wir verstehen alles. Ja, auf Japanisch wird hier im Video gezeigt, ja, dass er da einen komischen Store auf seinem Telefon hat, ein Windows 8 Telefon, und sich da komische Daten runterladen kann. Und aber man sieht ja nicht, was das wirklich für ein Gerät ist. Man sieht nur ein schwarzer Hand, schwarzes Gehäuse und einen bunten Bildschirm. Vor einer bunten Leinwand, also vor einem bunten Bildschirm wieder. Gerät kann man nicht erkennen, man kann nur sehen, dass ein Windows 8 drauf ist. Auch noch nicht mal, was für ein Windows 8 drauf ist. Und so richtig schlau bin ich da ehrlich gesagt auch nicht draus geworden, außer, dass er da auch eine extra Option hat für Tweaks zum Beispiel. Dass er da auch über diese spezielle App kann er zum Beispiel den Suchanbieter ändern im Internet Explorer. Der kann ein paar spezielle Funktionen ausschalten, die normal nicht so gedacht sind. Aber, Moment, da war gerade was. Ha, wo wir gerade drüber reden. Ich habe das Video gerade gesehen, der hat gerade ein Bild offen gehabt, was für ein Gerät das ist. Moment, der war gerade in Einstellungen und hat es gerade gezeigt, was für ein Gerät das ist. Hat er gerade gezeigt, kann man zurückspulen. So, komm, jetzt zeig, was für ein Gerät ist es? Da stand nämlich gerade, was für eine Software da drauf läuft. Also was für ein Lumia das ist, da stand da gerade. Oh, da war ich wieder zu schnell wieder vorbei. Mal kurz zurückspulen, ein paar Sekündchen. Da hat er nämlich gezeigt, was das für eins ist. Ich habe da nur Lumia gelesen. System Settings. So, System Settings kurz zurück. Da ist was. So, stopp. Da kann man sehen. Es ist ein Windows Phone Nokia Lumia 920 Windows Phone 8.0. US-Version 8.0.10521.155. Das ist die Version. Also Windows Phone 8 auf Windows Lumia 29 in der 728x1280er Auflösung. Das kann man hier sehen. Also da steht da auf jeden Fall ja, so ein bisschen japanische Schrift und dann, na klar, in Englisch die Bezeichnung. Das ist das Gerät. Aber den eigentlichen Jailbreak zeigen die ja nicht. Nee, gar nicht. Der zeigt nur, dass er jetzt... Der fummelt da mit dem Menüpunkt. Ja, genau. So ein paar Tweaks fummelt er da rum. Das heißt, der kann add Google Search to EE, customize regional formatting, change splash screen, customize connection strings, customize notification sounds. Also ein paar Tools, ein paar Tweaks, die er da zeigt. Also nichts Bahnbrechendes, aber immerhin, vielleicht will er nur zeigen, dass er überhaupt die Möglichkeit hat, da irgendwas zu ändern. Das wäre ja schon etwas. Einen anderen Store zeigt er anscheinend, wo man, ja, der schließt ein USB an und jetzt sieht man, er hat es angeschlossen an einen Windows 8 Computer auf jeden Fall. Und da zeigt er irgendwie. Der ist ja dahinter. Der ist dahinter. Und da zeigt er halt, dass er über USB drauf zugreift und dass er da auf das Gerät zugreifen kann. Also der wäre interessant. Den würde ich gerne mal ausprobieren, diesen Jailbreak. Ja, ich denke, da muss man jetzt die nächsten Tage abwarten, weil ja. Der ist ja nicht bisher nicht veröffentlicht worden. Es gibt einzig und allein nur dieses Video bei YouTube, ja, genau. Und den Beitrag auf larssobirei.de, der auf dieses Video liegt. Ja, und da war wieder einer anderen, schnell. Ja. Da war wieder einer schnell. Ich war auf der Suche nach Themen. Ja, bisher fündig geworden. Also da, ich sehe schon, der hat einen größeren Zugriff auf Daten auf jeden Fall, ja. Naja, den möchte ich mal gerne sehen, den Leak, den Jailbreak. Ist, es ist wohl auch wie bei dem Evaders Jailbreak, du brauchst kein technisches Wissen zu haben, überträgst die Daten über einen Micro-USB-Port. Und dann soll das Gerät angeblich gejailbreakt sein und alles andere, denke ich, warten wir erstmal ab. Ja, denke ich auch mal. Soll er erstmal veröffentlichen und damit ein bisschen draußen spielen lassen damit. Dann mal gucken, was damit möglich ist. Also es gibt jetzt höchstwahrscheinlich einen Nokia Lumia Jailbreak für Windows 8 Telefone. Hast du denn auch so ein Ding? Natürlich. Und wie macht sich das Windows 8? Ich bin da geteilter Meinung. Ich bin der Fanboy. Ich bin da eh versaut mit iPhones. Deswegen ist fies, mich sowas zu fragen. Also im Grunde, ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich finde es ganz gut sogar. Also ich habe es mal getestet für ein paar Tage. Ich habe das mal als Haupttelefon genutzt für 3 Tage. Danach hat die Hand gezittert. Wo ist mein iPhone? also grundsätzlich nicht schlecht. Der Ansatz ist ziemlich gut. Ich habe dieses HTC 8S habe ich. Windows Phone 8, ich wollte mir kein teures kaufen. Ja. Das ist aber schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also von der Oberfläche, von der Bedienbarkeit ist es ziemlich gut. Was mich allerdings abschreckt bei Windows 8 ist, die riesengroßen Menüstrukturen, wo du einfach nichts findest und dass du die Überschriften der Menüs teilweise von links nach rechts durchscrollen musst, um zu sehen, wo bist du überhaupt. Das oben drüber steht zum Beispiel und da musst du nach links scrollen, dass du siehst Tellungen. Okay. Tellung, dann nochmal links N. Also, nee, das finde ich jetzt nicht so toll. Also schon angefangen als Basis, schon gar nicht mal so schlecht. Funktion finde ich auch nicht schlecht vom System, aber halt viel zu große Menüs, also viel zu komplex die ganze Menüstruktur, bis du da das Richtige gefunden hast. Also allein schon den Klingelton mal eben umstellen, das ist gar nicht mal so einfach, den Eintrag zu finden. Da scheint mir jemand an der Leine gewesen zu sein bei der Programmierung, der Windows 95 ins Leben gerufen hat. Das war ja genauso gut versteckt, diese Einstellungen. Also, nee. Aber dieses Kacheldesign finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, doch. Also das Kacheldesign ist super, hat, ne? Aber dahinter halt, wenn du vom Kacheldesign runter in die Einstellung gehst, ist ja auch noch Kacheldesign und da wird es unübersichtlich. Da fand ich es verdammt übersichtlich. Ach so. Das Kacheldesign an sich finde ich gar nicht so verkehrt, selbst beim normalen Windows 8. Ich habe ja auch mal ein paar Wochen im Windows 8 Laptop genutzt mit Touch-Display. Fand ich auch super. Ich als Apple-Fanboy fand jetzt auch das Windows 8 mit Touch-Display gar nicht so verkehrt. Ich fand das sogar einfacher zu bedienen als dieses Windows 8 Telefon. Weitaus einfacher sogar. Okay. Viel intuitiver. Ja. Deswegen, also, ist nicht schlecht, das Windows 8, aber nee, wir werden da keine Freunde. Ist nicht schlecht. Ich habe es hier liegen, auch als Referenzgerät nochmal für ein Windows Phone 8 Gerät hier. Wenn ich mal eins brauche, habe ich eins hier. Jetzt weiß ich auch, wofür ich es habe. Das heißt, wenn dieser Jailbreak hier, wie heißt dieser Jailbreak? Die haben dem Ding ja auch einen Namen genannt und gegeben, glaube ich, hier. Den siehst du auf dem Bildschirm bei dem Hintergrund den Namen. Silent oder so, ne? Das ist doch die Firma, die das veröffentlicht hat. Die Firma ist das ja okay. Ja, genau. Poanzu und Silent, bestimmt irgendwelche Namen wieder. Okay. Das sind die beiden Hacker, wenn man sie so nennen will. Oder Jailbreaker, die den Jailbreak angeblich erfunden haben. Und zumindest einer von den beiden soll auch eigenen Auskünften zufolge an einem eigenen Paketmanager, sowas wie Cydia, arbeiten. Okay. Aber dann halt natürlich nicht für iOS, sondern für Windows Phone. Da bin ich ja mal gespannt, ob da noch was rauskommt aus diesem Lumia Jailbreak. Wir halten euch auf dem Laufenden, da könnte vielleicht noch was kommen. Wie gesagt, es ist noch nichts außer diesem Video veröffentlicht und ein paar Blogbeiträgen. Mehr gibt es dazu noch gar nicht. Könnte auch ein Riesenhoax sein, irgendjemand, einer, der sich einen tierischen Joke erlaubt. Hier, weiß nicht, haben die ja drüben hier in China irgendwie 1. April gerade oder so vielleicht? So Neujahrsspäße oder so? Ah, nee, bei denen ist später Neujahr. Wer weiß. Aber Enten kommen ja immer wieder vor. Genau, kann ja sein. Der eine schreibt vom anderen ab, also. Genau. Und wenn nicht, dann war wieder der erste Podcast, der darüber berichtet hat. Hey! Genau. Das Video ist von wann ist denn das Video überhaupt? Wo kann man denn bei den neuen YouTube überhaupt was sehen hier? Das ist ja am 29.12. veröffentlicht. 29.12. Aber das XDA-Forum hat ja auch drüber geschrieben. Wenn die was drüber schreiben, dann heißt es eigentlich schon was. Ja, eine Garantie ist das alles nicht, ne? Ja. Naja. Ja. Lumia Jailbreak. So manche brechen ja schnell ein. Nicht nur in Telefone, manche brechen auch in ihrem Geschäftsmodell auch schnell ein, richtig? Ja, du meinst eine bestimmte Ravensburger Kanzlei. Zum Beispiel, ja. Mit den zwei Buchstaben. Ja, ich wollte zwar woanders überleiten, aber das passt das passt auch ganz gut. Ja, ich habe mal, ich guck mal, welche Knochen der Lars aufnimmt jetzt. Die Abmahnwellen, Red Tube, die roten Röhren hier. Die Rotröhren-Abmahnanwälte, die haben ja ganz Arbeit geleistet, ne? Es wird immer dubioser und also das sind jetzt, es gibt jetzt neue Informationen seit ein paar Tagen, die beruhen auf der Einsicht von Redakteuren von der Welt, auf Papiere, also Vertragsunterlagen. Und zwar liegen der Welt Kopien von den Verträgen vor, dass diese Schweizer Firma wie Archiv, genau. Also diese Schweizer Aktiengesellschaft. Das ist EKF AG, hat nichts zu tun mit EKF.org. Nein, um Himmels Willen, die haben nichts genau miteinander zu tun. Und die schreiben halt, sie hätten die Online-Verwertungsrechte von einer Berliner Firma Hausner Productions erworben, also Miriam's Adventures und Amanda's Secret und wie die Filmchen alle heißen. Mhm. So, und also die haben das bei einer, wie gesagt, Berliner Firma Hausner Productions gekauft und Hausner wiederum sagt, sie hätten die Rechte der einer spanischen Firma Serato Consultores. Ja, aus Barcelona. Aha. Jetzt ist aber das Unternehmen gar nicht da auf dem Plan, der diese Dinger gedreht und produziert hat. Das ist nämlich die Firma Combat Zone, das ist ein US-amerikanisches Adult-Unternehmen und das wäre ja der einzigste wahre Rechteinhaber, der in der Lage wäre, diese Verwertungsrechte weiterzuverkaufen, was man ja durchaus machen kann. Das heißt, also es sieht gerade so ein bisschen danach aus, als hätte die Firma Combat Zone diese Firma gedreht, diese Erwachsenenfilmchen gedreht und die Firma Serato Consultores hat vielleicht diese Firma einfach nur umetikettiert und sagt, so, das sind jetzt unsere, ohne die wirklichen Rechte daran zu haben. Richtig. Und die haben die dann verkauft. Ja. Super. Und das ist dann wieder verkauft worden und irgendwann am Ende der Kette stand dann die Archive. Und die sind natürlich jetzt ahnungslos gewesen, natürlich, ne? Und du kannst keine Abmahnungen an Werken verschicken, an denen du die Rechte nicht besitzt, egal ob du sie gekauft oder selber hergestellt hast. Genau. Von daher wären alle Abmahnungen, wenn das so stimmen sollte, hinfällig. Wow, das wäre natürlich ein dicker Fisch, ne? Das. Ja, jetzt hast du aber natürlich als Problematik, die Abmahnungen wurden zwar von der Kanzlei U und C ausgesprochen, aber die Überweisungen, also wenn die Abgemahnten bezahlt haben, gingen auf ein Hamburger Konto, was wiederum dem Schweizer Rechteinhaber gehört. Das heißt, du kannst dich gar nicht an die Rechtsanwaltskanzlei hier in Deutschland wenden und sagen, wir wollen jetzt unser Geld zurückhaben. Die werden dann wahrscheinlich sagen, naja, wir haben das Geld ja gar nicht. Sie haben es uns ja gar nicht gegeben. Sie haben das ja, wir haben zwar die Abmahnung im Auftrag des in Anführungsstrichen Rechteinhabers verschickt, aber das Geld hat ja jemand ganz anderes einkassiert. Und Das ist aber doch eigentlich auch nicht normal, oder? Nein, das ist sehr unüblich. Also ich kenne nur Abmahnungen. Weil die Kanzlei ja dann gar nicht überprüfen kann, ob die Abmahnung bezahlt worden ist. Einmal das und... Die müssten also bei jedem der, ich weiß nicht wie viel, 10.000 Abmahnungen, die geschickt haben, müssten jedes Mal beim Rechteinhaber anfragen, hat er bezahlt? Hat er alles bezahlt? Hat er nur eine Teilsumme bezahlt? Hat er jetzt den Rest bezahlt? Das ist viel zu viel Aufwand. Das ist also alles andere als üblich. Ich kenne auch nur Abmahnungen von Anwälten, die sagen, hör mal hier, Sie haben ja ne, zum Download bereit gehalten, zahlen Sie auf unser Konto hier per se und so fort und eine UA, ne, geben Sie uns mal schriftlich und dann haben wir es erledigt. Davon kenne ich nicht von mir, aber massenweise Briefe, die genau so lauten, das heißt, die Rechtsanwälte machen ab und die kriegen auch die Kohle dafür und die geben es dann weiter an den Rechtinhaber. Mhm. Abzüglich ihrer Kosten natürlich, ne. Mhm. So kenne ich das. Deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass sie jetzt sagen, ja, aber das haben wir doch gar nicht. Sie haben doch, ich meine, wenn das rechtens ist, warum nicht? Und ist natürlich als Geschäftsmodell natürlich toll, Abmahnung sagen, hier Abmahnung von uns, überweist das Geld aber jemand anderes und wenn du Probleme hast mit der Abmahnung oder das Geld zurückhaben willst, komm nicht zu uns, weil wir haben das Geld ja gar nicht. Mhm. Das ist natürlich für den Verbraucher ziemlich schlecht, ne? Also das fällt denen gerade ziemlich auf die Füße. Das ist natürlich auch ein fieses Konstrukt. Und gerade wenn man sich mal die Firma The Eckhive AG mal anschaut, mit 100.000 Franken Grundkapital und keinerlei versteuerbare Einnahmen im Jahr 2012, und jetzt massenweise Abmahnungen versendet und wo jede Menge Geld ja bei denen auch gar nicht reinkommt, sondern bei dieser Kanzlei in Hamburg ja eingeht, die ja für The Eckhive AG ja einsammelt das Geld anscheinend. Wo landet das Geld eigentlich dann wirklich? Also es ist ein Konto von der Schweizer Firma in Hamburg. Mhm. Und was die ganze Sache noch komplizierter macht, die haben ja auch über eine Hamburger Adresse die Abmahnung verschickt, obwohl der Hauptsitz von UNC ja gar nicht dort ist. Aber ich so ganz durchblicken, warum das so passiert ist, tut irgendwie auch keiner. Ne? Seltsam. Aber der erinnert mich an so andere Firma, über die ich jetzt gerade nicht so genauer sprechen möchte. Jetzt gerade so seltsame Konstrukte. Ja, ihr wisst schon, klar, PC Fritz, aber das ist heute nicht das Thema. Aber das ist schon... Also du kannst tatsächlich, das ist erlaubt, du kannst die Verwertungsrechte an Werken kaufen, nur um Abmahnungen zu verschicken. Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Das ist legal. Ne? Ja, ist zwar rechtlich legal, ob es ethisch vertretbar ist, eine andere Sache, aber das stört ja keine Gesetzgebung. Ne? Also es ist auch schon für Werke, werden Abmahnungen verschickt, die gar nicht mehr käuflich erhältlich sind. Auch das ist leider legal. Verdammt. Ja? Oh Mann. Ja. Das geht auch. Aber, strange. Die Geschichte scheint denen jetzt wirklich auf die Füße zu fallen. Das muss man also sagen. Das ist schon seltsam. Aber was hast du denn gemeint mit deinem Hinweis? Ich wollte ja auf die, ich wollte ja eigentlich darauf hinweisen, dass so einiges zusammenbricht, Geschäftsmodelle zusammenbrechen, sowie auch Webseiten zusammenbrechen, die einfach nur noch schwarz sind und mit einem weißen Kreuz nach dem Motto, wir sind jetzt gestorben, darauf hinweisen. Das wäre ja das nächste Thema gewesen, nämlich das Thema, wo du mich letztens drüber aufgeklärt hast, erstmal, dass es das überhaupt gibt, dieses Thema, dass das für mich komplett Blackbox war. Ich glaube, ich weiß auch wieso, weil das scheint gar kein Thema mehr zu sein jetzt, ne? Das würde ich so nicht sagen. Oder? Nein, das würde ich so nicht sagen. Also, Wir reden über Torbox. Genau, wir reden über eine illegale Download-Seite für E-Books, die es jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr gibt. Es ist ja so getan worden, als wenn man gehackt worden wäre von der sogenannten Realwares Alliance. Und dann wurde über Dritte bekannt gemacht, dass der Hacker angeblich eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen hat, wo der erste Teil angeblich entschlüsselt wurde. Und das hieß dann, wir wissen, wer ihr seid. Oder ich weiß, wer du bist. Und als Nachricht an den Betreiber von Torbox. Genau. Okay. So. Ich habe aber das Gefühl, und ich habe mir das jetzt von Insidern auch mittlerweile bestätigen lassen, Da steckt was ganz anderes dahinter. Es sind ja von der Dresdner Polizei, das war auch bei mir auf dem Blog, im Dezember einige Torbox-Nutzer als Zeugen vorgeladen worden, weil die Polizei in Ostdeutschland ermittelt wegen dem Verstoß gegen das Geldwäschegesetz. Mhm. Es haben einige Abonnenten, die haben ja im Voraus für 3 Monate 10 Euro bezahlt, um dann so viel runterzuladen, wie sie wollten. Mit diesen Karten da, ne? Mit diesen Paysafe-Karten. Paysafe, genau. Genau. Und die haben die aber nicht anonym an der Tankstelle oder an der Kasse bar bezahlt, sondern die haben die halt online gekauft. Und das ist wohl vielfach passiert und da ist sehr, sehr viel Geld im Graubereich verschwunden und die Polizei hat dann angefangen, sich dafür zu interessieren. Ich gehe mal davon aus, dass der Betreiber von diesem Online-Shop für diese Paysafe-Cards Lunte gerochen hat und eine Anzeige erstattet hat. Das würde mich nicht wundern. Mhm. Ja. Okay. Also wenn du um die 10.000 Nutzer hast, die jeweils 10 Euro bezahlen und wenn ein gewisser Anteil davon über diesen Online-Shop gekauft hat, da kommt schon was zusammen. Ja, aber warum sagst du jetzt angeblich die Seite gehackt? Also für mich sieht es sehr stark danach aus, die haben den Schwanz eingezogen, okay. haben das Geld, was gesammelt worden ist, zusammengetragen und haben so getan, als wenn sie gehackt worden sind. Also weißt du, früher hat man behauptet, man hätte Besuch von der Polizei bekommen, wenn man keine Lust mehr hatte oder wenn es einem zu heikel wurde. Ich glaube, denen ist das zu heiß geworden. Ach so, auf die Schiene. Okay. Ja, denen ist das einfach zu gefährlich geworden und sie haben auch Schwierigkeiten, an das Geld ranzukommen. Also Insiderkreisen zufolge ist sehr viel von dem Geld in Bitcoins angelegt worden. Die sind ja zwischenzeitlich sehr im Kurs gestiegen. Aber und auch wieder gesunken. Und jetzt auch wieder gefallen. Aber wenn sie das zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie die verkauft haben, dann konnten sie ein Vielfaches von dem an Gewinn machen, was natürlich auch nicht regulär versteuern kann. Ja, ist schwer, ja. Das ist. Aber im Grunde reden wir da ja von einer warmen Sanierung, ne? Also Brandsanierung. Ja, also ja. Abschied mit Feuer, wir legen nur Feuer, lassen alle Spuren weg hier, verwischende Spuren, indem wir die Seite einfach hacken, in Anführungsstrichen, und dann uns verabschieden und sagen, jo Leute, tut uns leid, wir sind weg, weil wir sind gehackt. Tschüss. Ich glaube aber, die werden wiederkommen unter einem anderen Namen. Okay. Also heißen dann nicht mehr Mega oder sowas, sondern heißen dann irgendwie, ach nee, das war ein anderer. Das war jemand anderes, ja. Das ist aber ne, so ähnliche Richtung. Okay. Also die sind Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Die haben die Seite aufgemacht. Du konntest ja bis Oktober nach einer vorherigen Anmeldung kostenlos runterladen. Mhm. So. Und dann hast du natürlich, da du von deren Servern runtergeladen hast, auch erheblich mehr Serverkosten als jetzt ein reines Forum, wo nur die Links zu einem File-Hoster ausgetauscht werden. Ne, ist ja klar. Ja. So. Und du hattest halt bis Oktober dieses System, das freiwillig Leute gespendet haben. Das waren dann aber zu wenig und die kostenlos alles leachen wollten, also runterladen wollten, waren dann viel zu viele. Darauf haben die dann auf diese Paywall umgestellt, auf dieses Bezahlmodell. Das hat sich als solches auch sehr gut getragen. Okay. Bis auf die Problematik, dass man da nicht mehr wusste, was machen wir denn jetzt mit dem vielen Geld? Und für mich, also der Spiegel West, der ehemalige Pressesprecher, ist ja schon, nachdem die Paywall gekommen ist, ist er ja abgesprungen, weil ihm das heikel wurde. Es kann natürlich auch sein, dass die zwei verbliebenen Betreiber sich dann irgendwann nicht mehr grün waren und der eine dem anderen dann unmissverständlich klar gemacht hat, hör mal, Jung, du fährst das Ding runter oder ich fahre dich bei der Polizei runter. Ja, das wäre auch möglich. Okay. Ja, also es stand ja fast eine Woche nur lakonisch Wartungsarbeiten ja. dort. Und du bist Nerd genug, dass ich dir nicht erklären muss, dass im Backup hochfahren, selbst wenn sie alle Bücher wieder hochladen müssten, das dauert nicht lange. Nee. Dann wären sie nach einem Tag wieder da gewesen, spätestens. Wenn sie langsam sind, dann in 2 Tagen. Genau. Ne, wenn sie es richtig machen, in 2 Tagen. Ich weiß im Umfang nicht, aber das ist doch normal online sowas. Und man hat doch ein Backup, wenn man ordentlich ist und das wieder aufsetzen, das ist doch ein gelöstes Problem. Ja, aber du musst schon über 30 Gigabyte Daten wieder hochschieben. Das ist nicht wenig. Ja, aber wenigstens die Seite schon wieder online haben und sagen so, wir haben schon mal ein Gigabyte wieder oben, okay, morgen kommen die nächsten 2 Gigabyte. Ne? Ja, das ist schon. Wenn man länger offline ist, dann hat es immer so ein Geschmäckle. Ne? So nach dem Motto, entweder ging es wirklich nicht hin oder die sind einfach abgehauen, die sind weg und die haben keinen Bock mehr drauf. So kann man es auch machen. Okay, aber jetzt im Endeffekt, Torbox ist und bleibt jetzt noch weiterhin schwarze Seite. Wie ist die Adresse eigentlich von denen, die Seite Torbox? Ja, du musst auf books.to. Ach, die. Ja, okay. Da steht nach wie vor, the Domain ist for sale. Contact Books at Lelantos. Irgendwas. Ich bin nicht interessiert, den schreibt er auch nicht hin, aber die also books.to 2012 bis 2013 tot, 1 Jahr geworden. Ja. Aber es gibt ja noch andere Plattformen, oder? Also ich denke, sie haben eine deutliche Spur in der Szene hinterlassen, als Vorbild. Sie haben einfach gezeigt, dass es funktioniert und dass es genug Leute gibt, die das gerne in Anspruch nehmen. Es gibt natürlich jetzt auch jede Menge Leute, die enttäuscht sind und schreien, na, Abzocke und bla, kann ich auch verstehen. Weil die ja noch Geld da liegen haben, nur ihr Guthaben noch, ne? Sicher, da kommen die auf dem Leben nicht mehr dran, das Geld ist weg. Aber überleg mal, was... Vorfeld wissen, ja. Ja, weiß ich das im Vorfeld, wenn genau. Ich im Braubereich was investiere, dass es auch schnell weg sein kann, ohne Vorankündigung, ohne plausible Erklärung, ohne alles. Mhm. Ja, und jetzt nimm mal die Kosten für ein einziges E-Book, die sind immer noch weit unter dem, was du für 3 Monate bezahlt hast. Ja. Ja. Das heißt, wenn die nur ein Buch, wenn die nur ein aktuelles Buch runtergeladen haben, haben sie schon Gewinn gemacht, wenn du das so rechnen willst. Ja, richtig. Ja. Gewinn haben sie so oder so gemacht und jetzt hast recht, weil viele ihr Guthaben auf TM, ne, Anführungsstrichen, nicht wirklich abgerufen haben, obwohl jeder Nutzer von diesen Tauschbörsen, diesen Plattformen, der sollte sich doch im Vorfeld eigentlich klar sein, wenn ich hier über PaySafe Cards jetzt einmal 10 Euro da auflade und da hinüberweise, ja, die sind schon mal per se weg, ne? Das ist illegal, das kannst du abschreiben, da kannst du keinen drauf hinsetzen und sagen, Anwalt, hier, hör mal, ich will mal Geld wieder haben von denen. Nee. Da musst du echt einen Hut mit dem Hammer anziehen, wenn du sowas machen willst oder echt nicht die hellste Kerze auf der Torte sein, ne? Du musst davon ausgehen, dass das Geld weg ist und wenn du Glück hast, eben nicht. So. Wenn du Glück hast, kriegst du halt illegale Bücher dafür und wenn du Pech hast, ist es halt weg. Genau. Ja. Und das haben die Leute so nicht gesehen. Aber es gibt ja schon Nachfolger. Allen Startlöchern. Ja, die sind teilweise auch mit monatlichem Abo, teilweise bezahlst du pro Werk. Und das funktioniert sehr gut, weil halt viele Share-Hoster die E-Books gar nicht haben wollen, habe ich ja schon mal erklärt. Du kannst ja so und so viel 100 Megabyte bei den meisten File-Hostern täglich kostenlos runterladen. Mhm. Und die E-Books sind so klein, dass es wird kein User dadurch zum Premium-Nutzer, es schließt keiner ein Abo ab, nur weil er E-Books downloadet. Und deswegen sagen ganz viele Share-Hoster, das wollen wir nicht, da haben wir nur Ärger mit, das kostet uns nur viel Geld und schmeißen die raus. Ja. Sollte zu Mega gehen, ne? Ja, oder wohin auch immer. Ja. Ja, also das ist einfach nur eine Kalkulationsgeschichte. Also du hast Ertrag und Aufwand und der Aufwand ist immer der gleiche, weil du kriegst die Abuse-Mails rein. Es gibt ja, also die Verlage gehen ja unterschiedlich mit dem Problem um und manche, die beauftragen halt Firmen, die solche Links ausfindig machen und sich dann an die File-Hoster wenden. Hier, laut DMCA, nehmen Sie das bitte runter. Wir vertreten den tatsächlichen Rechteinhaber. Dann müssen die innerhalb einer gewissen Zeit reagieren. Das kostet die auch wieder Geld. Ja, und außer Spesen nichts gewesen. Und deswegen dieses System mit den direkten Downloads von den Servern, wo ja auch die Ermittlungsbehörden und auch die GVU bisher noch, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Und deswegen denke ich, Torbox ist zwar tot, aber das System wird als solches weiterleben. Ja, ne, da, wo ein Halm rausgezogen wird, da wachsen drei neue, wie Unkraut. Das ist halt das Problem mit der Hydra. Ne? Das hatten die Griechen auch schon. Die haben einen Hals abgeschlagen, der Schlange, und drei wuchsen nach. Genau. Also, heute Nachruf, box.to ist tot und der König ist tot, es lebe der König, denn die nächsten sprießen aus dem Boden wieder. Richtig. Also, es bleibt spannend und du bleibst dran auf jeden Fall da, ne? So wie es aussieht. An den Nachfolgern, was da so Spannendes passiert. Ja, zum Abschluss, das Spannendste natürlich, was tagesaktuell heute, 2. Januar, hast du heute wieder was veröffentlicht, habe ich gesehen. Ich? Ja, du warst wieder fleißig heute. Du hast über Gesprächsdienste was geschrieben. Heute warst du fleißig und hast was über mit dem großen blauen S geschrieben. Ich habe was mit dem großen blauen über Skype. Ja. Ah, da haben wir es. Ich dachte, du meinst jetzt. du meinst jetzt meinen Blog. Nee. Ich meine jetzt was Richtiges. den anderen Blog. Den anderen Blog. Also in der Presse ging's heute auch durch. Ich habe das auch gar nicht wahrgenommen. Ist das auch heute erst so richtig an die Öffentlichkeit gelangt? Das ist gestern passiert. Gestern, okay. Und zwar nennt sich die Hackergruppierung Syrian Electronic Army. Genau. War mir vorher noch nicht bekannt, aber die haben... Mir schon. Ja? Sagt mir schon was. Ja, ja, die haben schon was gemacht, ja. Die sind halt... Das sind mehrere Hacker, die pro Regierung der syrischen Führung agieren und wohl in der Vergangenheit, vor allem im Sommer letzten Jahres, speziell US-Medien angegriffen haben, die über den Bürgerkrieg so berichtet haben, wie es ihnen nicht gefallen hat, um es mal kurz zu sagen. Mhm. Und die haben die Facebook-Gruppe, den Twitter-Account und den Blog von Skype, das ist ja eine Microsoft-Tochter, ist ja gekauft worden, übernommen und haben vor Microsoft-Diensten gewarnt, weil das Unternehmen seine Nutzer überwacht und eng mit den US-Regierungsbehörden zusammenarbeitet. Und das ist über 8000 Mal weiter getwittert worden. Das haben die also als Tweet abgesetzt, diese Meldung? Diese Meldung haben die per Facebook, über Twitter und auf dem Blog veröffentlicht. Und bei über 3 Millionen Followern hat das dann schon eine kleinere Welle geschlagen. Okay. Ja, und Microsoft hat also mittlerweile geschrieben, ja, tut uns leid für die Unannehmlichkeiten. Und es wären, aber das sagen die ja immer, es sind angeblich keine Nutzerdaten erbeutet worden bei diesem Hack. Ich habe ja fast den Eindruck, die müssen irgendwie gleich die Passwörter benutzt haben. Warum hacken die gleichzeitig Blog, Twitter und Facebook? Das ist schon heftig, ja. Also Blog, Facebook-Seite und Twitter-Account der Microsoft-Tochter Skype gleichzeitig. Mhm. Die haben die Datenbank gefunden, ja. Eine Datenbank, wo mehrere drin Accounts drin stehen auf jeden Fall. Einmal das oder halt mehrere Datenbanken gefunden und die dann zeitgleich eingesetzt. Also erstmal behalten, gefunden und behalten die Passwörter und die dann zeitgleich eingesetzt, wo sie alle hatten. Oder sie haben ein und dasselbe Passwort benutzt. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich bei der Größe. Also ich würde eigentlich wirklich eher die beiden in Betracht ziehen. Man hat die Datenbank gefunden, wo alle Passwörter drin standen oder alle Tokens, weil die werden meistens ja nicht mit einem Passwort arbeiten, sondern mit Tokens arbeiten, mit Zusatzsoftware. Ja. Oder die haben die Tokens oder Passwörter einzeln gefunden und haben gesagt, so, die behalten wir erstmal. Die können wir doch in 3 Wochen bestimmt gut brauchen. Lass uns erstmal die anderen mal suchen. Und da haben die gezielt dann in die drei Tokens und die drei Zugangsdaten gleichzeitig genutzt, um was zu machen. Ein bisschen Geduld bewiesen vielleicht. Das wären die beiden Varianten, die ich mir vorstellen könnte. Aber im Grunde, was haben die gemacht? Die haben Skype-Konten übernommen. Haben die Skype-Konten übernommen? Das heißt. Nein, die haben nicht die Konten von dem von der Software Skype übernommen, sondern nur von der Firma Skype. Ah, von der Firma Skype, genau. Der Artikel ist ein bisschen irreführend. Also es sind keine Nutzerkonten übernommen. Also aufpassen, ne? Also die meisten denken sofort, oh, mein Skype-Account ist jetzt gehackt worden, mein Passwort ist. Nee, das sind nur die Konten, ja, in Anführungsstrichen nur die Konten von Skype gehackt worden, weil die angeblich mit der US-Regierung zusammenarbeiten. Und welches Unternehmen in den USA macht das nicht, ne? Weil die dazu gezwungen sind. Genau. Patriot Act, sage ich da nur mal. Sage ich da nur mal Patriot Act, ne? Oder Quellen Telekommunikationsüberwachung in Deutschland vergleichbar. Also sorry, das ist halt leider so, das ist halt per Gesetz so vorgegeben und aber die stehen ja dem syrischen Regime sehr nahe und also gerade und supporten die ja den Bashar al-Assad. Richtig. Und finden alles toll, was der so macht und finden alles, was die Amis machen, natürlich nicht so toll. Das ist halt so. Also hauen die natürlich da drauf los. Ich denke, genau darum geht's, ja. Was ist das Ziel? Genau. Was ist das Ziel davon? Es lässt sich schwer spekulieren, über Ziele von Fundamentalisten zu reden, aber ist schon seltsam, was man so als. Also sie sind auf jeden Fall sehr erfolgreich. Die haben die Washington Post, die New York Times, Huffington Post. Ja, richtig. Associated Press, Sky. Die haben schon eine Latte vorzuweisen an, was die gehackt haben. Das ist schon nicht ohne. Ja. Also ein gewisses Potenzial ist da auf jeden Fall schon hinter. Ja. Trotzdem sehr fundamentalistisch das Ganze. Also seltsam. Was wollen die eigentlich wirklich? We are just Syrian youth who want to defend the country against a media campaign that is full of lies and fabricated news reports about Syria, schreiben die. Die wollen also, dass die Lügen über ihr Land, über das, was da passiert, nicht weiter verbreitet werden. Und deswegen hacken die Skype-Konten von Skype. Glückwunsch. Mm. Na gut, auf jeden Fall haben sie eins geschafft, Öffentlichkeit, ne? Ja. Öffentlichkeit haben sie erreicht. Das ist das, was die meisten ja wollen in dem Bereich. Und haben sie erreicht, mal wieder. Bei uns ja auch schon wieder, verdammt. Wir bieten ihnen auch schon wieder eine Plattform, verdammt. Aber naja, ist halt so. Also Skype-Konten von Skype sind gehackt worden. Und nicht wundern, wenn man in den letzten Stunden, Tagen seltsame Meldungen bekommen hat von Skype. Müssen nicht unbedingt von denen sein, kann von dieser SEA sein. Richtig. Aber die sind ja alle wieder gelöscht. Mhm. Und ich denke, wer Dienste von US-amerikanischen Firmen weiß und ein bisschen nachdenkt, kann sich sein Teil eigentlich auch ohne Bannen denken. Ja, also wer in den letzten Jahren nicht unterm Stein gelebt hat, der kann sich das denken, das natürlich, oder auch wissen, dass amerikanische Unternehmen mit den Behörden und Regierungen zusammenarbeiten müssen, allein nur in Bezug auf Patriot Act, dass man da auch auf Daten zugreifen muss und dass es da eine Backdoor an gewisse Datenübermittlungsstationen halt gibt, die gesetzlich vorgeschrieben sind zur Terrorabwehr. Also weiß jeder ja sowieso schon, was da so passiert und das ist nicht durch den Fall Edward Snowden ja nach draußen getreten hat. Das wussten die meisten ja eh schon vorher. Dass zur Terrorfahndung, Terrorfindung natürlich weitaus mehr Daten überwacht und abgeschnorchelt werden, wie man sich vorstellen konnte. Und das ist jetzt eigentlich nichts Neues, was die damit veröffentlichen. Deswegen, die besten Daten sind keine Daten. Schönes Abschlusswort. Die besten Daten sind keine Daten. Ja. Da sind wir ja die Könige des Nichtstun dran, ne? Wir erzeugen ja jetzt sehr viele Daten. Ja, gut. Also ich meine, was man einfach nicht vergessen darf, guck mal, ich bin Baujahr 66. Die Behörden haben damals natürlich auch mein erstes Lebenszeichen schon mitprotokolliert, aber das war halt alles in Papierform und das hätte man Jahre später nur mit sehr, sehr viel Aufwand zusammentragen können. Und umso mehr Daten es gibt und die Menge wächst ja, potenziert sich ja, ich weiß nicht, wie schnell oder wie lange es dauert, um dass die Datenmenge sich verdoppelt. Keine Ahnung, aber das wächst ja unfassbar schnell. Und es hört sich lakonisch und blöd an, aber die besten Daten sind wirklich die es nicht gibt. Genau. Ja, und wenn man Spuren hinterlässt, das tun wir ja gerade, und bei Facebook, Twitter, dann sollte man halt erst Gehirn einschalten, wissen, was man macht und Du warst ja in Hamburg, die Chaoten haben ja gesagt, Facebook ist blöd. Genau. Ja, ich sag mal, man kann seine, wenn man will, kann man auch sehr nützliche Ziele damit verfolgen, aber man muss halt bewusst damit umgehen. Genau. Also Vorsicht, wer mit seinen Daten ja, vorsichtig umgehen, hört sich jetzt gemein an. Man kann nicht vorsichtig sein, aber sparsam mit seinen Daten umgeht, der darf sich dann vielleicht auch beschweren, wenn andere das nicht mit seinen Daten machen. Aber wer eh schon als Datenschleuder seine Daten durch die ganze Welt verstreut, der darf sich auch nicht beschweren nachher, dass die Daten auch mal genutzt werden, weil die halt da sind. So dumm es sich anhört, aber ja. Dafür sind Daten nun mal da, dass die genutzt werden, leider. Richtig. Das ist halt richtig. Die Idee. Ob es nackte Daumen sind oder Finger. Ja, oder auch Zehendaumen, um den Kreis zu schließen, genau. Wir brauchen noch einen, wir brauchen einen Sendungstitel, Lars, wir brauchen einen Sendungstitel. Die 10 nackten Finger, genau. Ja, du musst auch die Domain anmelden. Das könnte wieder rassistisch ausgelegt werden. Da gibt es ein Lied, was ähnlich heißt. Nee, das will ich nicht. Ach so, ja, ja. Da wohnt's, aber da wohnt es immer weniger und nicht mehr. Also ja, genau. Kann das ja nicht sein. Genau. Okay, ich lasse mir, lass mir noch was einfallen. Lass dir was einfallen. Ja, haben wir Themen durch. Haben wir fünf Themen durch. Die wichtigsten von Jahresanfang, die zur Jahresanfangsdepression auf jeden Fall zuträglich sind. Ne? Wir haben immer nur Themen, die euch Angst machen und euch deprimieren. Aber dafür sind wir halt da. Genau. Ne? Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du mit dabei warst, dass wir es geschafft haben, den Mumble zu starten. Und ja, dann von meiner Seite Dank. Ja, mit Unterbrechung. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank auch an Multimedia, ja, dass nach 5 Minuten das Ganze nochmal kurz zusammengebrochen ist. Danke dafür. Und, ja, Zuhörer, ihr müsst da mal ganz kurz, ihr habt es eben gehört, den kleinen Knacks. Also das ist halt Pech. Das kommt davon, wenn man Multimedia nimmt als Provider. Da muss man halt mitleben, mit den kleinen Unzulänglichkeiten in der Offline, in der Online-Welt, ja. Ich habe mich ja richtig versprochen, ja. Ja, ich danke dir, Lars. Bitte. Zum nächsten Mal. Ja. Dann ist die Aufnahme damit beendet. Das war der Nerdphone, Ausgabe Nummer 63 am 2. Januar 2014. Den Lars habe ich mit dabei gehabt und ich bin Pascal Groschilke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.